Technik Club. Jetzt für dich. Klangphysik. Weil wir uns verlieren. Klavier, meine Zeilen. Doch ohne dich fällt mir nichts mehr ein. Manchmal auch gezweifelt, manchmal ein bisschen viel. Doch merk erst jetzt, wie sehr du mir fehlst. Halb geliebt, halb gewonnen, halb unterwegs, doch nie angekommen. Haben's fast geschafft, halb glücklich schon. Alles nur halb, doch wir haben ganz verloren. Ich fall wieder weg über Berlin, weil wir uns verlieren, wenn wir uns verlieren. Getankt. Komm, wir düsen an den Strand. Deine Haut ist warm und schmeckt wie Capri-Sonne, hab's gecheckt. Das wird ein Sommer so wie früher, der Erinnerungen weckt. Und an all den Tagen, an denen wir uns fragen, wo ist das Glück versteckt? Wir haben's doch längst entdeckt. Genau hier. OP. Wir haben nicht viel, nur uns beide und den See. Und immer dann, wenn ich hier neben dir liege, spür ich, dass ich fliege. Hashtag Sommerliebe. Hashtag Sommerliebe. Hashtag Sommerliebe. Im Sommer vor 3 Jahren fing unsere Story an. Wir trennten nach Madrid und merkten gleich, wir wollen zurück. An diesen kleinen See, an dem der Sommer nie vergeht, brauchen wir kein Souvenir, denn wir bleiben immer hier. Und an all den Tagen, an denen wir uns fragen, wo ist das Glück versteckt? Wir haben's doch längst entdeckt. Genau hier ist unser Saint-Tropez. Wir haben nicht viel, nur uns beide und den See. Und immer dann, wenn ich hier neben dir liege, spür ich, dass ich fliege. Hashtag Sommerliebe. Hashtag Sommerliebe. Nick Club. Heute mit Klangphysik. Schon 26 und meine Mutter fragt mich, wann sie endlich Enkel haben kann. Ich zieh lieber um die Häuser und denk nicht mal daran, noch nicht mal irgendwann. Du hast mich einfach angeschrieben, hallo, wie geht's, kommst du vorbei? Ich muss mein Schweinehund besiegen, ich könnte den letzten Zug noch kriegen, um in der Früh bei dir zu sein. Schliefst du mir nachts um vier? Holter die Polter, stand ich vor deiner Tür. Und was ich gewollt hab, war gar nicht mal so viel. Doch Holter die Polter, blieb ich für immer hier. Ich war 26, hast mich gefunden und ich fand dich so wunderschön daneben. Erst warst du nur eine Nummer und jetzt bist du mein Leben. Es wird keine andere geben. Du hast mich einfach angeschrieben, hallo, wie geht's, kommst du vorbei? Ich muss mein Schweinehund besiegen, ich könnte den letzten Zug noch kriegen, um in der Früh bei dir zu sein. Schliefst du mir nachts um vier? Holter die Polter, stand ich vor deiner Tür. Und was ich gewollt hab, war gar nicht mal so viel. Doch Holter die Polter, blieb ich für immer hier. Holter die Polter, schliefst du mir nachts um vier? Holter die Polter, stand ich vor deiner Tür. Und was ich gewollt hab, war gar nicht mal so viel. Doch Holter die Polter, blieb ich für immer hier. And it's true. techno. Mehr DJ-Sets gibt's im Club-Channel auf sputnik.de. Die schönsten Tage waren schon immer die Nächte. Kein Plan zu haben war schon immer der Beste. Was machst du heute noch? Ich frag nur aus Interesse. Lass mal was machen, was wir nie mehr vergessen. Die besten Freunde, die verrücktesten Nächte. Die Sonne geht auf und wir gehen als Letzte. Der erste Blick, der erste Kuss. Wir teilen den letzten Blick, passen den letzten Bus. Mucke laut, Arm in Arm, singen wir forever young. In den Club, schwarz gefahren, hatten wir ein Masterplan. Es gibt keine Aktion, die uns zu krass war. Denn man bereut nur das, was man nie gemacht hat. Die schönsten Tage waren schon immer die Nette. Kein Plan zu haben war schon immer der Beste. Was machst du noch? Ich war nur aus Interesse. Lass mal was machen, was wir nie mehr vergessen. Schlechtes Benehmen, doch die besten Geschichten. Wir sagen sorry, statt um Erlaubnis zu bitten. Weißt du noch, teilen mein kleines Bett. Deine Eltern waren entsetzt, sie wollten einen Typ mit Cash. Keinen gepennt, es war wie gegen den Rest. Nichts konnte uns stoppen, auch kein Gesetz. Wir sind zwei von Millionen. Und schlafen können wir, wenn wir tot sind. Tot sind. Die schönsten Tage waren schon immer die Nächte. Kein Plan zu haben war schon immer der Beste. Was machst du noch? Ich war nur aus Interesse. Lass mal was machen, was wir nicht mehr vergessen. Weil wir nicht wussten, was wirklich gut ist, vermisse die Zeit. Wir waren so frei, obwohl wir nur mussten. Denn abends war Party von Juni bis Mai. Scheiß auf Konsequenzen, Kurt Cobain, never mind. Einfach keine Grenzen, keine Unendlichkeit. Wir waren schon immer anders, aber nie allein. Egal wohin wir gehen, komm, wir gehen zu weit. Ich will immer los, dass irgendwas steigt. Genauso wie damals, komm, hast du Zeit. Auch wenn es regnet, ist doch egal. Keiner ist trocken in unserer Bar. Die schönsten Tage waren schon immer die Nächte. Kein Platz zu haben war schon immer der Beste. Was machst du heute noch? Ich war nur aus Interesse. Lass mal was machen, was wir nicht mehr vergessen. Die schönsten Tage waren schon immer die Nächte. Kein Platz zu haben war schon immer der Beste. Was machst du noch? Ich war nur aus Interesse. Lass mal was machen, was wir nicht mehr vergessen. bist morgens in der Bahn, du siehst ihr Lächeln noch den ganzen Tag. Und irgendwann schläfst du neben mir ein, doch du weißt, du bist bald wieder allein. Und du siehst sie abends im Club, sprichst sie an, weil sie nur für dich tanzt. Und dann irgendwann zieht ihr endlich zusammen, doch das Studium geht sie in ein anderes Land. Warum kann es nicht für immer sein? Kann sie nicht für immer bleiben? Und mein Herz stürzt Schlag für Schlag. Und warum kann es nicht für immer sein? Kann sie nicht für immer bleiben? Und alles ist am Arsch. Mach mich kaputt und setz mich wieder zusammen. Und jedes Teil, das abbricht, klebe ich wieder an. Mach mich kaputt. Und setz mich wieder zusammen. Und wenn's zu Ende geht, fang ich wieder an. Das ist Liebe auf Repeat. Jemand deckt dich wieder auf, lässt sich kurz danach fallen, du gehst schon wieder drauf. Läufst wieder los, brauchst Platz dafür dein Herz, bis dann jemand kommt, der es nochmal repariert. Und so ist es nach dem Standesamt, komm Streit, komm Scheidung und ein Neuanfang. Du gibst nie auf, versuch es nochmal, wenn man wieder aufsteht, ist fallen egal. Warum kann es nicht für immer sein? Kann sie nicht für immer bleiben? Und mein Herz stürzt Schlag für Schlag. Und warum kann es nicht für immer sein? Kann sie nicht für immer bleiben? Und alles ist am Arsch. Mach mich kaputt! Setz mich wieder zusammen. Und jedes Teil, das abbricht, klebe ich wieder an. Mach mich kaputt und setz mich wieder zusammen. Und wenn's zu Ende geht, fang ich wieder an. Ich bin komplett dekoriert und ich schaue in den Spiegel, was ist eigentlich passiert? Denn überm Arsch hab ich ein Arschgeweih tätowiert. Bis auf ein Auto fahren ist doch okay, wenn man sich anschnallt. Dachte ich doch, jetzt brauch ich, glaub ich, einen guten Anwalt. Meine Nase ist gebrochen, Mann, wie schmerzhaft das ist. Ja, der Türsteher war anscheinend stärker als ich. Und die Olle neben mir, die sieht aus wie Thomas Gottschalk. Wie hab ich mir die denn schön gesoffen, Mann, ich kotz bald. Mann, ich trink nie wieder, auf jeden Fall eine Zeit lang. Naja, okay, auf jeden Fall bis nächsten Freitag. Oh, war ich in der Nacht. Schlauch aus meinem Penis raus. Verdammt, wo bin ich? Und warum bin ich stinkbesoffen? Warum trage ich dieses blöde Kleid mit hinten offen? Warum fühlt mein Kopf sich an, als ob mein Block dagegen knallt? Ich geh zum Spiegel, oh mein Gott, ich hab nen Bärhals. Dieses Gesaufen ist nicht gut für meine Leber, klar. Doch jetzt hab ich ne große Narbe da, wo meine Leber war. Egal, sie können die Leber haben. Da muss ich wen ja tragen, mach mir nichts, ist ganz okay, doch bitte. konnte das nicht wissen, Mann. Ich dachte, das sind Smarties. Ich kenn mein Feiern, keiner warm. Ich trink den Jägermeister warm. Das Letzte, was ich weiß, ist, wie man Schacht aus dem Schleif. Ich checke Facebook, was ist bloß passiert? Scheiße, ich wurde auf 130 Fotos markiert. Und eines dieser Fotos zeigt mich kriechend am Kudamm. Eines zeigt mich nackt am Potsdamer Platz. Erschreckend find ich das mit mir am Steuer einer U-Bahn. Scheiße, Mann, ich krieg nie mehr einen Job in dieser Stadt. Und ich würd sagen, ich nehm keine Drogen mehr. Verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles, was zählt. Ohne dich every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I think Ooh. When I was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us, so can never come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up daily. Don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really want to see her on the weekend. She knows she got me dazing because she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying, baby, baby, baby, oh. Lass die Sonne in dein Herz hinein. Lass sie rein, lass sie rein, rein, rein. I said I saw you in the water. you just high, and I said I saw you in the water. So viele Fans. Love, Baby, es tut mir leid. Kaputte Gläser, jetzt sitz ich hier allein. Auch wenn es weh tat, kannst du mir verzeihen. Denn ich will nicht, dass es heißt, für immer goodbye, für immer goodbye. Schreib 1000 Zeilen in mein Telefon und ich schlaf kaum wegen uns. Warum machen wir uns so kaputt? Yeah. Wir haben geschrieben, dass wir heiser waren. Deine Wangen sind vorgejagt. Bitte sag nicht, dass du gehen musst. Yeah. Auch wenn wir gerade am Ende sind, alles so wie Sand durch die Hände rinnt. Für uns beide gibt es keinen Vergleich. Will nochmal mit dir ins Paradise. So viele Fehler, Baby, es tut mir leid. Kaputte Gläser, jetzt sitz ich hier allein. Auch wenn es geht, kannst du mir verzeihen. Denn ich will nicht, dass es heißt, für immer goodbye, für immer goodbye. Goodbye. Für immer goodbye. Ich seh wieder alte Bilder von uns zwei. Ey, es war doch mal so leicht. Ich will dahin mit dir zurück, ja. Kämpf gegen Dämonen in meinem Kopf. Fahr zum vierten Mal um deinen Block. Fühlt sich so leer an ohne dich, ha. Auch wenn wir gerade am Ende sind, alles so wie Sand durch die Hände rinnt. Für uns beide gibt es keinen Vergleich. Will nochmal mit dir ins Paradise. So viele Fehler, es tut mir leid. Kaputte Gläser, jetzt sitz ich hier allein. Auch wenn es geht, kannst du mir verzeihen. Denn ich will nicht, dass es heißt, für immer goodbye, für immer goodbye.